Hey, hier ist Jay Brooks, ihr hört das Wölferadio. Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Dort, 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Gruppies, 2-0 in the complete defense. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio. Ja, 1:1 in Mönchengladbach, das vierte Unentschieden in Folge in der Bundesliga. Ja, und trotzdem eine gute zweite Halbzeit gespielt. Werden wir gleich nochmal analysieren. Und dann habe ich hochinteressante Gäste heute wieder dabei. Unter anderem Pit Gottschalk, Chefredakteur von Sport1 und damit auch verantwortlich für den Doppelpass. Und eine Expertin für Arminia Bielefeld, und zwar die Eva Lotta Bohle. Nicht Fisch, nicht Fleisch. So, wir haben aber wieder den Ball. Riedle Baku auf der rechten Seite spielt, schickt Brekalor, der flankt rein, aber keiner. Ist wieder einer da und das Vikos in der Mitte. Tor! Macht da ihn rein! Was ist das denn? Da flippert der Ball auf einmal durch den 16er und da steht unser Mittelstürmer da, wo er stehen muss und macht den Ausgleich. Das haben wir jetzt hier aus dem Stand nicht kommen sehen und da ist ja unsere Nummer 9. Wichos macht dir das 1-1 und Zeugwart Harry Rüttger, der lacht, der freut sich da für Wout. Wout ist auch zur Bank gelaufen, hat sich dann nochmal herzen lassen und das war eine sehr unorthodoxe Situation. Ja, Riedle Baku spielt den Ball irgendwie rein und irgendwie kommt der Ball in die Mitte und Wout steht fast auf dem Elfmeterpunkt, dreht sich in Mittelstürmermanier und schließt dann ins linke Eck ab. Keine Chance für Jan Sommer und ja genau, deswegen haben wir jetzt auch gesehen, Wout Wichos, da herzt sich damit Harry Rüttger im weitesten Sinne Corona, ja, fast abstandsfrei, möchte ich mal sagen. Und es steht 1-1. Wir belohnen uns für die Leistung in der zweiten Halbzeit. Ja, so hat es geklungen bei Wölferadio Arena Live. Muss man sagen, Corona-bedingt weiterhin aus dem Fanhaus, zumindest bei Auswärtsspielen. Im Stadion sieht das ja meistens anders aus, jedenfalls bei Heimspielen. Und ja, ich habe nicht mehr so ganz damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen, obwohl der VfL Wolfsburg eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt hat, insbesondere auch bei so einem Champions-League-Aspiranten oder bei einem Champions-League-Teilnehmer wie Borussia Mönchengladbach. Die haben insbesondere in der zweiten Halbzeit nicht so viele Mittel gefunden und können sich glücklich schätzen, dass da Jan Sommer im Tor stand und der VfL nicht so konsequent war im Torabschluss, wie ich fand, weil dann hätte es das ein oder andere noch mal mehr geklingelt, glaube ich, im Kasten der Gladbacher. Insofern, ja, kann man das mitnehmen. Ich ärgere mich dann natürlich so ein bisschen aufgrund des Spielverlaufs, dann auch in der zweiten Halbzeit, erste Halbzeit, da war Gladbach, glaube ich, ein Stück weit vor. Insgesamt kann man dann also von der berechtigten Punkteteilung wahrscheinlich sprechen, aber mit der grün-weißen Brille, also der Wolfsburger grün-weißen Brille, ja, wäre natürlich schon ein Sieg drin gewesen, sagen wir es mal so. Andererseits geht da in der ersten Halbzeit der Kopfball, der da in den Pfosten von den Gladbachern geht. Ja, dann wird es natürlich schwer, das wissen wir, glaube ich, auch. Aber dann, wie die Mannschaft dann auch nochmal dran gezogen hat, wie der VfL dran gezogen hat, also auch wieder die Wolfsburger, heißen ja beide VfL, das hätte in der zweiten Halbzeit durchaus dann auch noch den Sieg verdient gehabt, finde ich. Insgesamt also ein passabler bis guter Auftritt des VfL Wolfsburg dann in Mönchengladbach. Da kann man, glaube ich, darauf aufbauen, auch wenn uns das Ergebnis technisch nicht großartig weiterhilft. Schauen wir mal schnell da auf die Zahlen, die der VfL abgeliefert hat. Das ist auch absolut in Ordnung gewesen. Mehr Torschüsse abgegeben als die Gladbacher, knapp mehr, fast identisch viel gelaufen. 115 Kilometer ist, glaube ich, so ein Durchschnittswert für den VfL. Das ist normal. Ja, die Passquote macht mir nach wie vor Sorgen. 74% insgesamt, ja, wahrscheinlich, ja, hat man das auch gesehen in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch. Da kam nicht alles beim Mitspieler an. Ballbesitz, ja, leichte Vorteile hat man auch gesehen insbesondere. Aber das auch tatsächlich schon in der ersten Halbzeit, dass man ja fast aufgetreten ist wie ein Heimteam. Also dass die Gladbacher einem sehr den Ball überlassen haben dann auch. Konnten wir nicht immer was mit anfangen, aber trotzdem, ja, kann man das vielleicht nochmal positiv auch hervorstreichen. Genauso wie die Zweikampfquote, deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen als die Gladbacher, 54%. Insgesamt also da ein schneller Ritt durch die Zahlen. Schauen wir mal auf unseren Dubitanten, der ja auch das Tor vorbereitet hat, Riedle Baku. Er ist auch viel unterwegs gewesen, über 11 Kilometer hat er abgerissen. Ja, Passquote 64%, sehr ausbaufähig, 38% eigentlich für einen Abwehrspieler auch. ja, mit Luft nach oben, sagen wir es mal so, aber viele Impulse gesetzt, versucht sofort anzuschieben immer. Oh ja, und dann stand er halt auch mal in der Offensive und hat dann das Tor für Wout Weghorst, wie wir ja gehört haben, ja so mehr oder weniger zufällig auch noch vorbereitet. Also das hat jetzt nicht unbedingt da in der Luft gelegen, dass genau in dieser Szene dann auch der Ausgleich fällt. Insbesondere dann auch, ja, dass Wout wieder getroffen hat, finde ich super. Hat sich ja dann auch mal wieder gelohnt, auch der Einsatz, auch da mal dran zu bleiben, wenn der Stürmer da die Durststrecke dann überwinden kann. Finde ich gut. Das wird uns auch hoffentlich dann in den kommenden Spielen helfen. Ja, schauen wir nochmal auf die anderen Spieler. Riedle Baku war ja ein Akteur des Spiels. Ein anderer leider, Maxence Lacroix, unser Neuzugang, hat da den Elfmeter verschuldet durch so einen komischen Rückpass. Ja, passiert. Haben ihn, glaube ich, auch alle in Schutz genommen. Bis dato hatte ich ihn eigentlich gut gesehen, in einer guten Partie, sehr souverän, auch für sein junges Alter da auch agiert, wie die anderen Spieler auch schon so. Aber muss man auch sagen, jetzt hat er gegen Athen sich da abkochen lassen, dann, sag ich mal, seinen Anteil am Ausscheiden aus Europa League, jetzt der Punktverlust in Gladbach, wenn der Elfmeter nicht passiert, dann hätten wir vielleicht mehr mitnehmen können. Muss man dem jungen Kerl aber auch zugestehen, ich bin nach wie vor überzeugt von der Neuverpflichtung. Da wird uns Maxence in den kommenden Wochen und Monaten und wahrscheinlich ja dann auch Jahren durchaus weiterhelfen. Dann eine gute Passquote hinten raus gehabt, über 80%, 45% Zweikampfquote, da erwarte ich ein bisschen mehr von dem Innenverteidiger, ehrlich gesagt. Aber war auch gar keine leichte Partie da vorne drin, oder vielmehr da hinten drin, wenn man da so Gegenspieler hat wie Thuram und Stindl und so. Da, ja, kann man auch mal durchaus einen kürzeren ziehen. Ein anderer, der ja immer gerne auch gescholten wird, aber eine sehr souveräne Partie gemacht hat, nämlich der Innenverteidiger Kollege Jay Brooks, ja, der hat nämlich 100% Zweikampfquote gegen Mönchengladbach gehabt, also der hat jeden Zweikampf gewonnen, auch 80% die Passquote, also was das Spielerische angeht, zumindest versucht da auch den Aufbau immer mit einzuleiten, aber wie gesagt, die Zweikampfquote, die spricht da für sich und da kann man den Jay auch mal entsprechend für loben. Eine andere Baustelle, über die ich einmal noch kurz sprechen möchte beim VfL Wolfsburg, ist das Thema, ja, was eigentlich mit dem Fußballerischen wenig zu tun hat, sondern das, ja, ich sag mal, fürs Gefühl, nämlich die Geschichte, was Oliver Glasner da auch angestoßen hat nach dem Spiel in Gladbach. Es wird nicht gemeinsam gejubelt. So. Und jetzt weiß ich nicht, ob man diese Baustelle da aufmachen muss, so eine Geschichte, dass man das dann thematisiert, weil das, da ist der Schritt zu, in der Truppe stimmt's nicht, relativ knapp oder kurz. Also das, ich will das jetzt nicht da rein interpretieren, großartig, aber man kann das, gerade dann auch, wenn die Ergebnisse ausbleiben, dann so sehen. Muss man natürlich sagen, warum wird da nicht zusammen gejubelt? Haben die Jungs so eine hohe Anspruchshaltung, dass sie sich über sowas nicht mehr freuen können? Ich verweise da immer gerne aufs Eishockey, wo auch wenn du 1-13 oder wenn du 13-0 hinten liegst und dann machst du das Tor, dann kommen trotzdem alle angefahren und gratulieren dir dem Torschützen und dann kommt man da zur Traube zusammen. Ich glaube, da geht's auch um Symbolwirkung und das sollte die Mannschaft zumindest auf dem Zettel haben, auch wenn ich da jetzt gar nicht glaube, dass da viel hintersteht, aber dass es gesagt werden muss, Leute, freut euch mal über ein Tor. Boah, das finde ich schon. Also das passt alles so in dieses Gesamtbild. Corona-Zeit, wenig Euphorie da. Jetzt jubelt die Mannschaft noch nicht mal richtig zusammen, obwohl sie da ein gutes Spiel gemacht hat in Gladbach. Soll man vielleicht auch nicht überinterpretieren, aber mir fällt das halt auf. Und ich würde es einmal dann auch entsprechend ansprechen und mal sagen, wie findet ihr das? Wie sehen es die Fans? Sind die da skeptisch, was sowas angeht, wie es dann auch mit der Stimmung aussieht in der Mannschaft. Würde mich mal interessieren, weil ja auch, wie gesagt, das Fässchen jetzt nicht von irgendeinem aufgemacht wurde, sondern letztendlich vom Cheftrainer. Ja, und die aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg, die bespreche ich auch jetzt mit meinem ersten Gast. Der Libero. Und mein erster Gast heute im Wölferadio, da freue ich mich sehr drüber, dass das nach all den Jahren mal geklappt hat, sein Debüt sozusagen hier zu feiern beim Wölferadio-Podcast. Das ist kein geringerer als der Chefredakteur von Sport1, nämlich Pit Gottschalk. Grüß dich, Pit. Moin, Lars. Ja, endlich bin ich mal im Wölferadio. Ich war ja auch manchmal nicht so wohl gelitten, glaube ich, in Wolfsburg. Aber wie ich ja, das hast du dir ja selbst zuzuschreiben. Das hast du ja selbst zuzuschreiben. Aber das zeigt wieder mal, wie tolerant wir hier sind in Wolfsburg und dass wir natürlich auch alle Leute einladen und auch natürlich drüber reden wollen, die mit Fußball was zu tun haben und natürlich auch einen Blick haben auf den VfL Wolfsburg. Pit, bei euch, und das ist ja auch so ein bisschen der Anlass, warum wir heute miteinander sprechen, am Sonntag unser Geschäftsführer da gewesen, bei euch im Doppelpass, Jörg Schmadtke. Wie hat er sich denn geschlagen, so aus deiner Sicht? Also er war natürlich die coole Socke, wie ich sie auch erwartet habe. Ich kenne ihn ja schon seit einiger Zeit, weil er auch mal meinen Verein betreut und gemanagt hat, nämlich Alemannia Aachen. Und deswegen weiß ich, was das für ein hervorragender Manager ist. Und wenn man ihn in die Sendung einlädt, dann weiß man, dass man einen knorrigen Kerl bekommt, aber jemand, der auch mit Kritik sehr, sehr gut umgehen kann, weil er sehr daten- und faktensicher ist. Und so ist er auch aufgetreten, als ihn Christoph Daum ein bisschen aus der Reserve locken wollte, ist er ruhig geblieben. Ich hätte mir vielleicht manchmal sogar gewünscht, dass er aus dem Sattel steigt, aber das hat er nicht getan. Ich denke mal, er hat schon zu viel erlebt, als dass er sich da nochmal in irgendeiner Weise provozieren lässt. War ja auch dann so als Reaktion in sozialen Netzwerken so ein bisschen die Bewertung, passt er zum VfL oder nicht? Wie siehst du das? Jetzt so nach zwei Jahren ungefähr? Also ich glaube, man bewertet ihn richtig, wenn man die Situation eines Vereins betrachtet. Ein Verein, der abdriftet oder abzudriften droht, und das war ja tatsächlich auch beim VfL Wolfsburg zwischenzeitlich mal der Fall, dann kommt Jörg Schmadtke und konsolidiert den Verein. Er stellt ihn also wieder professionell auf, und egal wo er gearbeitet hat, ging es dann auch wieder nach oben. Ich glaube, die eigentliche Herausforderung wird noch kommen mit Jörg Schmadtke, nämlich oben zu bleiben. Man braucht sich ja nur den 1. FC Köln anzuschauen. Nach 25 Jahren führt er den Verein wieder in den Europapokal, und man denkt, alles werde gut. Und ein Jahr später hat zuerst den Trainer getroffen, dann ihn selber, und der 1. FC Köln ist abgestiegen. Soweit wird es beim VfL Wolfsburg nicht kommen, weil genug Kräfte darauf einwirken, den Verein oben zu halten. Aber ich glaube, er wünscht sich auch selbst mal mit dem Verein tatsächlich auch die Früchte zu ernten, die er gesät hat. Jetzt habt ihr den sportlichen, ja, ich sag mal, Start in die Bundesliga vom VfL Wolfsburg bei euch bei Sport1 so ein bisschen als Fehlstart deklariert? Woran machst du das fest? An der Tabelle, ne? Ich gucke ja, wo der Verein steht. Das ist jetzt zu früh. Naja, nach dem vierten Spieltag ist natürlich, ne? Ja, klar. Aber wenn man natürlich auf einen Sieg wartet, dann sucht man ja, und da gebe ich ja auch zu, als Journalist ein wenig händeringend nach Anlässen, worüber man quasseln kann. Man will ja dann auch ein bisschen in die Glaskugel schauen, ist das jetzt ein Trend oder nur eine Momentaufnahme? Und da ist die Situation beim FC Schalke mit Sicherheit schlechter als beim VfL Wolfsburg und damit auch die Prognose. Aber wenn man schon Jörg Schmadtke zu Gast hat, auch aus dem Anlass heraus, dass das Qualifikationsspiel für die Europa League schiefgegangen ist in Athen, dass man mal mit ihm drüber redet und ihn vielleicht auch ein bisschen aus der Reserve locken will, ich finde, das gehört zu einem guten Talk dazu. Und wir hätten es nicht gemacht, wenn wir nicht gewusst hätten, dass er das auch schon aushält. Ja, gut, da bin ich auch fest von überzeugt, dass er das aushält. Eins musste er auch aushalten, nämlich diese ewige Diskussion zum Thema graue Maus-Image des VfL Wolfsburg. Warum ist das noch so nach all den Jahren? Also ist das so einfach, immer die Schublade aufzuziehen, auch in so einer Runde, dass man sagt, ja, ihr seid ja, so, für euch interessiert sich ja kaum einer so ungefähr. Aber wieso machst du, woran machst du das fest, diese ganze Sache, dass das immer noch da ist? Also es gibt, glaube ich, tatsächlich, wie fast bei jedem Verein, aber beim VfL Wolfsburg vielleicht auch ein bisschen extremer, dass es zwei Sichtweisen gibt. Das ist einmal die Innenansicht und einmal die Außenansicht. Und ich hatte ja mal vor einiger Zeit ein Streitgespräch, ich habe es wahrscheinlich sogar verloren gegen André Vogt, über den VfL Wolfsburg, weil ich, was Fanliebe betrifft, von Schalke verwöhnt war. Das ist die schiere Masse an Leuten, die mit diesem Verein leben, weil sie wahrscheinlich in Gelsenkirchen auch nicht viel anderes haben. Und dann gibt es die Außenansicht auf den VfL Wolfsburg, wo man sagt, naja, Werksverein wegen Volkswagen und so weiter. Und ich muss schon zugeben, dass man, wenn man von draußen drauf schaut, ein bisschen übersieht, dass da schon eine Fußball-Euphorie ist, eine Liebe zum Fußball, die jetzt nicht zahlenmäßig auszudrücken ist, weil es halt eine kleine Stadt ist im Vergleich zu vielen Metropolen im Ruhrgebiet. Aber dort wird Fußball gelebt und auch vor allem schon seit vielen Jahren eine Tradition aufgebaut, die nicht immer gewürdigt wird. Ja? Und ich habe mir tatsächlich dann noch, vielleicht auch wegen des Gesprächs, aber auch, weil ich mal Lena Gösting kennengelernt habe, Spielerin beim VfL Wolfsburg, die mir so ein bisschen mehr von Wolfsburg erzählt hat. Und dann gebe ich zu, habe ich den VfL Wolfsburg gar nicht mehr so als grau empfunden, weil ich eben gemerkt habe, wie Fußball gelebt wird. Ich bin auch vom VfL Wolfsburg tatsächlich mal eingeladen worden, einen Vortrag zu halten bei der Akademie. Ich kenne den Sven Froberg, der zwischenzeitlich beim VfL Wolfsburg mehr zu tun hat, gearbeitet. Und dann bin ich etwas näher an die Innenansicht gekommen. Um auf deine Frage zurückzukommen, dieses graue Maus-Image ist eine Außenansicht und Schmadtke hat natürlich genau das Richtige getan, gesagt, nee, wir sind schon viel bunter, als man das vielleicht von draußen meint. Man muss sich mit dem VfL Wolfsburg einfach mal beschäftigen. Wir selbst... Warum, dann ganz kurz, Pittwig, dann gehe ich mal kurz dazwischen. Warum machen? Das ist ja alles super. Das ist ja beim Wölferadio so, da darf ja jeder aussprechen, außer in dem Fall, weil da gehe ich jetzt nicht mehr rein, nehme ich mal rein. Warum ist das dann offensichtlich ein mediales Problem, dass sich so wenige, insbesondere dann auch Sportjournalisten, damit dann auch beschäftigen, weil wenn man objektiv drauf schaut und einfach nur die letzten 5 Jahre nimmt mit Pokalsieg, zweimal Relegation, zweimal Europa League, die Dieselkrise rund um den Verein, die das dann letztendlich ja auch beeinflusst hat, das Bild vom VfL Wolfsburg, das ist ja nicht uninteressant, also gerade nicht uninteressant aus medialer Sicht. Ich fürchte, du hast völlig recht, vielleicht machen wir uns Journalisten zu wenig Mühe, mal etwas genauer hinzuschauen, weil ich habe ja gemerkt, als ich es getan habe, klappte es plötzlich. Und der VfW Wolfsburg macht das eben sehr richtig. Anders als andere Vereine geht Jörg Schmacke eben auch in Sendungen und erklärt mal seine Sichtweise, damit man sich damit auch beschäftigt. Man sollte viel häufiger nach Wolfsburg fahren. Erstens gibt es auch am Stadion eine sehr gute Bratwurst, das will ich nicht unerwähnt lassen. Currywurst bitte, ja. Wir haben bei Sport1 eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Ich will das jetzt hier mal öffentlich machen. Wir haben durch glückliche Umstände die Rechte gekauft an Frauenfußball in der Champions League. Und als wir das erste Spiel übertragen haben, das war noch Bayern München, hatten wir eine 250.000 Zuschauer. Dann haben wir gesagt, okay, Frauenfußball, 250.000 Zuschauer, das ist schon gut, könnte ja vielleicht am Namen Bayern München liegen. Wir haben aber auch danach den VfL Wolfsburg übertragen und hatten plötzlich fast das Doppelte. Und dann wurden wir ganz mutig, haben auch das Champions-League-Finale der Frauen gegen Lyon übertragen und waren über 1 Million in der Spitze bei Zuschauern. Das heißt, das Interesse, das, was Wolfsburg macht, auch im Frauenfußball, findet auch national schon Anerkennung. Vielleicht sollte man tatsächlich ein bisschen mehr Mut haben, auch da VfW Wolfsburg zu thematisieren. Aus irgendeinem Grund wird das nicht sehr hochgehängt. Wir haben dann auch die Europa League Qualifikationsspiele von Wolfsburg der Männer übertragen, haben nämlich dort auch große Quotenerfolge gehabt. Also die Leute da draußen, die jetzt nicht direkter Fan sind von Wolfsburg, wissen schon zu schätzen, was der VfL Wolfsburg auf dem Rasen leistet. Vielleicht muss man etwas progressiver, noch progressiver mit der Öffentlichkeitsarbeit daran gehen. Gibt es denn etwas, was du jetzt auch als Profi, ich sag mal, empfehlen würdest, was müsste der Verein denn noch mehr tun, jetzt von draußen drauf geschaut, um positiv zu wirken? Und daran angeschlossen, tut er denn genug? Weil, ich sag mal, jetzt Jörg Schmadtke kommt in eine Sendung, erzählt ein bisschen seine Sichtweise aus Sicht des VfL Wolfsburg. Das macht er zweimal im Jahr. Das kann ja nicht reichen, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Na, also das Wichtigste, was ein Verein tun kann, ist ja gut Fußball spielen. Ne? Das ist erstmal das Wichtigste. Wenn du irgendwo im Mittelfeld der Liga, der Tabelle liegst, ja, dann giltst du immer als graue Maus. Das betrifft ja nicht nur den VfL Wolfsburg dazu. Also attraktiv spielen ist immer das Wichtigste. Aber nach draußen zu gehen, Protagonisten zu haben, da hat man ja mit dem Jörg Schmadtke schon einen, der als bunter Vogel, wir erinnern uns an seine Torwarttrikots, ja durchaus bekannt ist, ja, da hat man schon einen guten Botschafter. Und dann braucht man eine gehörige Penetranz, immer wieder nach draußen zu gehen, auch die Türen zu öffnen, Journalisten einzuladen. Also ein bisschen ist schon Bayer Leverkusen ein gutes Beispiel. Die haben es ja auch über Jahre geschafft, sich eine Fanbase aufzubauen. Also Fanbase im Sinne von jetzt nicht Fans, die ins Stadion gehen und den Verein bejubeln, sondern Leute, die sich für das, was der Verein macht, interessiert. Und da, finde ich, könnte VfW Wolfsburg noch ein bisschen mehr Bindung aufbauen, emotionale Bindung aufbauen. Gerade was im Frauenfußball und in der Verbindung zwischen Männer- und Frauenfußball, was Wolfsburg da leistet, ist ja außerordentlich. Man könnte das ein bisschen offensiver vermarkten. Jetzt ist es natürlich schwierig, insbesondere in der Corona-Krise, diese, ich sag mal, emotionale Nähe dann auch herzustellen, wenn die Leute nicht ins Stadion können, wenn die Fans nicht so dicht an die Mannschaft auch letztendlich ran können. Jetzt hat man so das Gefühl, insgesamt stehen wir so vor dem nächsten Lockdown. Es gibt eventuell wieder Geisterspiele. Die Zahl jetzt beim Spiel gegen Mönchengladbach wurde ja auch kurzfristig runtergefahren, als wir da gespielt haben, dass gar nicht so viele Leute ins Stadion durften. Was für Auswirkungen hätte das jetzt, wenn wir sozusagen wieder in den März zurückfallen würden auf den deutschen Fußball insgesamt auch? Also meinst du jetzt die Frage an mich als Fernsehverantwortlichen oder meinst du jetzt aus Beides. Sicht des deutschen Fußballs? Als Fan, sag ich mal, jemand, der sich mit dem deutschen Fußball beschäftigt, aber natürlich auch jemand, der ein Programm zu füllen hat als Sportsender. Naja, also jemand, der ein Portal betreibt und einen Fernsehsender mit Live-Sport füllt, ist das, ja, ich kann es nicht anders sagen, eine Katastrophe. Weil wir sind ja alle geboren worden, über Sport zu berichten. Und wenn kein Sport stattfindet, dann kann ich eine Zeit lang aus der Konserve leben, aber ich möchte ja wieder First-Gänge-Menü, ne? Also ne, First-Class-Menü haben. Ne? Und das ist halt dann Live-Sport. Da leide ich erstmal körperlich drunter, ja, wenn ich von Konserven leben muss. Ja? Aber natürlich auch wirtschaftlich. Ja? Das schädigt schon ein Medienhaus, wenn die Journalisten, die dort beschäftigt sind, viele Producer, viele freie Mitarbeiter und all diese Tätigkeiten, die in einem Medienhaus sonst noch vorhanden sind, wenn dann keine Arbeit da ist. Also das ist, ne? Und gleichzeitig kaufst du ja und bezahlst du Rechte. Und wenn die Bundesliga nicht liefern kann, dann ist da schon wirtschaftlich eine Delle drin. Die Bundesliga hat sich ja ziemlich breitbeinig irgendwann wieder aufgestellt, als der Spielbetrieb aufgenommen worden ist. Von der Demut ist ja nicht mehr viel zu spüren, zumindest nicht mehr bei jedem Verein, was die Gehälterdiskussion betrifft beispielsweise. Ich glaube, wenn ein zweiter Lockdown kommt, dann muss auch dem letzten Verein klar werden, dass man wieder mal back to the roots, zurück zu den Leuten muss. Das ist doch das, was wir alle vermissen, dass die irgendwo spielen, wie in einem anderen Universum. Und man hat sich geschworen, nein, wir kommen mal wieder zurück zur Erde und jetzt spielt man wieder und jetzt passiert es halt wieder, dass die Spieler irgendwie sich abschotten und nicht mehr bereit sind, da, also nicht alle, um Gottes Willen, man darf nicht verallgemeinern, aber leider zu viele dann sagen, so, es sind trotzdem meine Plattitüden, die ich irgendwie loswerde, als hätte es nie was gegeben. Das ist ein ganz gutes Stichwort auch, weil ihr habt ja auch im Doppelpass über die Veränderungen im deutschen Fußball diskutiert, insbesondere auch was die Taskforce der DFL angeht. Ihr habt ja einen neuen auch Experten bei euch in der Runde mit Alfred Draxler von der Bild-Zeitung. Der sagt sowas wie, so Taskforce, das ist Kokolores. Wie stehst du zu den Veränderungen im Fußball? Da klang jetzt eben so durch, da muss ich eigentlich was tun, weil so können wir eigentlich nicht weitermachen wie vorher. Und ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Corona und Fußball, wie sich das sozusagen zusammengesetzt hat, auch im Frühjahr, wo alle gesagt haben, ja, das nutzen wir jetzt diese Krise und machen nicht mehr so weiter. Wie beurteilst du das? Also der Alfred Draxler hat in der Sendung wortwörtlich gesagt, dass das eine Alibi-Veranstaltung ist, diese Taskforce. Und da war natürlich große vehemente Gegenwehr von Cem Özdemir, der Mitglied dieser Taskforce ist. Ja. Aber Alfred Draxler hat das in der Sendung auch verteidigt und er ist ja dafür auch ziemlich angegiftet worden. Und das verstehe ich eben nicht. Der weiß schon, wovon er redet. Am nächsten Tag hat die DPA, die Deutsche Presseagentur, eine Meldung veröffentlicht. Da stand ungefähr drin, die angekündigte Meldung über die Sitzung der Taskforce wird wegen mangelnden Nachrichtenwerts zurückgezogen. Oh, ja, das ist natürlich krass. Ja, klar. So, also man sieht mit seiner Einschätzung, was denn diese 35-köpfige Gruppe da liefern soll, dass die Erwartungen doch eher überschaubar sind. Darum geht's. Und diese Erfahrung einzubringen, dass man darüber diskutiert, man kann ja anderer Meinung sein, das ist doch, was ein Fußballtalk ausmacht, dass da gegenseitige Meinungen aufeinander prallen. Aber muss ich denn was verändern, Pitt? Also jetzt aus deiner Sicht, wenn du absolut, sagst, absolut muss ich doch was verändern, ja. Ich sag ja, die Leute wollen doch wieder näher ran an das Geschehen und nicht nur wie ein Opernpublikum gucken, was auf der Bühne passiert. Sie wollen doch Teil des Ganzen sein. Das sind die Ultras, die sagen, wir gehören doch mit zu dem, was bei einem Fußballspiel da was etwas ausmacht. Die Leute, die auf der Geraden sitzen, die vielleicht ja nicht mitsingen, aber dann auch mit ihrem Geld Teil des Spiels sind, ja, die möchten auch mal den Kontakt haben. Und wir als Medienschaffende wollen auch mal Zugang haben zu den Protagonisten. Mal ganz konkret gesprochen, ja, wenn der FC Bayern eine große Redaktion aufbaut und wir quasi gebeten werden, deren eigenen Content zu übernehmen, als wenn wir nur die Abspielplattform sind und können nicht mehr eigene kritische Fragen mal stellen, dann ist doch irgendetwas schief. Ich würde doch ein paar Fragen mal gerne anders formulieren. Aber diese Abwehrhaltung, bitte stört uns nicht bei unseren Marketingmaßnahmen. Daraus entsteht eine Blase, die wir alle nicht mehr wollen. Wir wollen ein bisschen mehr Natürlichkeit wieder im Bundesliga-Fußball haben. Die DFL, davon bin ich überzeugt, möchte das auch. Es scheitert manchmal an der Umsetzung, weil die liegt bei den Vereinen und da kann man ein bisschen mehr tun. Und da sind, ich sage mal so ein Beispiel, man schimpft immer über RB Leipzig, ja, weil man sagt, ist ein Konstrukt. Aber wenn ich mal jemanden bitte von RB Leipzig, können wir mal einen Spieler bei uns in der Runde haben, Doppelpass, dann geht es nur noch um den Termin und nicht die Frage, ob wir das überhaupt mal tun wollen. Ich bin mal gespannt, was der VfW Wolfsburg mir sagen würde, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne mal Herrn Weghorst bei uns in der Sendung. Er soll mal seine Situation erklären, ob da wirklich das okay kommt. Komm, wir trauen dem Spieler zu, dass er mal seine Sicht der Dinge darlegt. Da geht es doch darum, dass man doch die Sache mal anders erfährt, als nur diese vorgekochte Kost. Siehst du, und da hast du jetzt die Möglichkeit, das Bewerbungsschreiben ist sozusagen raus, weil Wölferadio wird natürlich auch, gehe ich mal von natürlich aus, dass das in der Mannschaft sehr, sehr aufmerksam gehört wird. Mhm. Vielleicht sitzt er tatsächlich demnächst Wout Weghorst im Doppelpass, denn das würde auch dazu passen zu, ich sag mal jetzt mal, deiner neuen Strategie. Du hast ja jetzt auch gerade von dieser Fußballblase gesprochen, die ja, ich sag mal, den Doppelpass über Jahre ja auch ausgezeichnet hat. Da saßen, ich will nicht sagen, im weitesten Sinne immer dieselben, sag mal, die breitbeinigen Granden, von denen du auch vorhin so ein bisschen gesprochen hast. Jetzt gehst du einen neuen Weg mit neuen Gesichtern. Da ist mal ein Podcaster da, da sind mal weibliche Journalisten da, da sind ja mal neue Leute, die dann auch, sag ich mal, die Runde, ich sag mal, aus meiner Sicht auch tatsächlich bereichern. Warum machst du das? Weil es gibt ja auch ganz, ganz viel Kritik da dran. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Lob, dass man sagt, okay, man versucht mal was Neues. Also erstmal sind die Gesichter gar nicht neu. Sie hatten bisher nur keine Bühne, dass man sie sehen konnte. Bei euch sind sie neu. Bei euch sind sie neu. Genau, bei uns sind die neu. Und was der Doppelpass will, ist etwas abzubilden, was im Profifußball da ist. Und zum Profifußball gehört, dass ein Max Ost einen wunderbaren Podcast macht. Ist das jetzt Schleichwerbung oder Konkurrenz? Ist absolut, absolut gut. Ich war selber schon zu Gast im Rasenfunk. Also alles gut. Na, bestens, ne? Aber dass er mal einem breiten Publikum erzählen kann, was er da macht und wie er ihm anders fragt, also wie er dem Uli Hoeneß die Stirn geboten hat, finde ich auch bereichernd für eine Diskussion. Die haben etwas einzubringen. Aber das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass ich ein Günther Klein, Jan-Christian Müller fällt mir ein von der Frankfurter Rundschau, dass die nicht im Doppelpass zu Wort kommen sollen oder eben auch in Alfred Draxler, sondern die Mischung macht es, ja. Diesen Spagat, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Perspektiven, ja. Ich habe mal irgendwann gelernt, man sollte sich streiten können, ja, ganz nach Hegel, These und Antithese, aber bitte immer so, dass man hinterher noch ein Bier trinken kann, ja. Und dann ist es auch noch bereichernd, wenn ein Basti Red bei uns in der Sendung ist und man eben Thomas Müller imitiert, ja, dann ist das auch noch ein belebendes, unterhaltsames Element und dann ist es eine gute Sendung, wenn es halt ein bisschen hoch hergeht. Also ich habe mich gefreut, wie Alfred Draxler mal Cem Özdemir mir die Stirn gezeigt hat, also dazu muss man den Mumm haben, einem Spitzenpolitiker dann auch mal die Meinung zu geigen und das ist doch, was ein Fußballtalk ausmacht, unabhängig von dem, von dem Format Doppelpass. Als ich mich mit André Vogt mal duelliert habe, im Zusammenhang mit dem VfL Wolfsburg, ja, nach Meinung der Wolfsburger Fans habe ich natürlich die Diskussion verloren, aber darum ging es mir doch gar nicht. Ja? Es gab genug, die gesagt haben, Mensch, da stellt sich einer, vertritt seinen Standpunkt, die vertrete ich zwar nicht, aber die haben heiß drüber geredet und André Vogt ist natürlich ein erfahrener Kerl in so einer Diskussion, hat mir Spaß gemacht und darum geht es doch, dass man einfach über Fußball quatschen kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Nichts anderes macht der Doppelpass und übrigens auch noch sehr, sehr erfolgreich mit dieser Zuschauerzahl, die wir jede Woche erzielen. Und genau das ist der Grund, warum ich dich auch heute eingeladen habe im Wölferadio. Und da kommen wir dann natürlich zur letzten Frage, die rund um den VfL Wolfsburg auch nochmal geht. Weil wir haben uns damals ja auch kennengelernt in Zeiten der Relegation, der ersten Relegation. Da hast du uns noch den Abstieg gewünscht zugunsten des HSV. Ist es dann letztendlich nicht passiert. Aber du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Hat sich dein Blick und inwieweit hat sich dein Blick auf den VfL Wolfsburg auch jetzt in dieser Zeit danach nochmal verändert? Oder hat er sich überhaupt verändert? Fragen wir mal so. Also ich glaube, am Anfang unseres Gesprächs habe ich das zum Ausdruck gebracht, dass ich jetzt ein bisschen mehr zum VfL Wolfsburg weiß und einen ganz anderen Aspekt zum Beispiel auch über die Jugendarbeit. Du musst wissen, vielleicht bin ich bei der Frage HSV oder Wolfsburg ein bisschen befangen, nicht weil ich in Hamburg lebe, sondern weil mein Sohn im NLZ beim HSV spielt und er natürlich auch regelmäßig gegen den VfL Wolfsburg antreten muss und ich deswegen ganz guten Einblick habe, wie wo in Deutschland gut in der Jugendarbeit gearbeitet wird und deswegen habe ich neben dem Frauenfußball auch noch über den Jugendfußball von VfL Wolfsburg eine bessere Einsicht und wenn man etwas besser kennt, dann weiß man es vielleicht auch mehr zu schätzen. Ich will nicht ausschließen, dass ich da eine steile Lernkurve auch beschreiten musste. Das freut mich sehr natürlich aus Sicht des VfL Wolfsburg. Das war Pit Gottschalk, Chefredakteur von Sport 1 und auch logischerweise dann verantwortlich für den Doppelpass. Und wir haben gesprochen über die aktuelle Situation beim VfL Wolfsburg, aber auch um das Image des Vereins. Und ich danke dir für das Gespräch. Danke für die Einladung. Kurzpassspiel. Ja, momentan erkranken ja sehr, sehr viele Spieler unter anderem auch an Corona. Gibt es den einen oder anderen Prominenten, bei uns ja in der Mannschaft auch, mit Josef Brekalo. Nur Mesut Özil bei Arsenal London, da ist das noch nicht passiert. Und da gibt es aber eine ganz einfache Begründung. Das Virus hat ihn auf dem Platz auch noch nicht gesehen. Überraschendes Comeback beim FC Chelsea. Petr Cech, ehemals Torwart, schon ein Jahr Karriere beendet, soll da wieder ins Tor, wenn es hart auf hart kommt, aufgrund auch von Corona. Hat Frank Lampard gesagt, ach, den Peter, den können wir mal gebrauchen. Und ja, hat ihn zurückbeordert in den Chelsea-Kader. Ja, und ja, das wirft natürlich jetzt weite Schatten, die ganze Geschichte. Und entsprechend macht sich nach dem Ausfall von Serge Gnabry beim FC Bayern auch Mario Basler wieder Hoffnung auf den Kaderplatz. Interessante Aktion in Spanien. Der FC Getafe ändert vor dem Spiel gegen den FC Barcelona seinen Namen. Hintergrund ist, dass man im Zuge der Corona-Krise auf die ganze Geschichte nochmal aufmerksam machen möchte. Und darauf aufmerksam machen möchte man, indem man sagt, man verliert den Glauben nicht in dieser Krise. Und damit streicht man sozusagen die ersten paar Buchstaben. Und es bleibt nur noch das Wort Fe von Getafe übrig. Fe, das spanische Wort für Glauben. Die Aktion sorgt auch in der Bundesliga für Nachahmer, zum Beispiel in Gelsenkirchen. Kirchen, denn da passt das dann auch zur Spielweise, wenn man die Hälfte des Namens weglässt, nämlich beim FC Schal. Kombinationsspiel. Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, und da freue ich mich sehr drüber, hat ein erneutes Debüt zu bieten. Und zwar bin ich jetzt verbunden mit der zweite Bundesliga-Podcasterin und ja, Fan von Arminia Bielefeld natürlich, Eva Lotta Bohle, bei Twitter auch bekannt, @LottiBohle. Grüß dich, Eva. Ja, moin aus Bielefeld. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich auch. Gerade endlich auch mal wieder eine Frau zu Gast, beziehungsweise das haben wir in dieser Saison ja schon zweimal hingekriegt. Und dann auch noch jemand so kompetent ist, insbesondere fürs Thema Arminia Bielefeld, freut mich sehr. Kann man sich momentan überhaupt freuen über das, ja, den Aufstieg von Arminia Bielefeld, dass man nach so langer Zeit wieder in der Bundesliga ist? Oder ist das aufgrund der allgemeinen Situation so ein bisschen... Ja, also es sind so zwei sehr, sehr gemischte Gefühle. Also es war schon so, als dann der Aufstieg feststand und man saß dann irgendwie zu Hause auf der heimischen Couch, wie Bierchen oder Sekt oder weiß ich nicht, in der Hand und stand da so, ja, Stadion wäre schon nice jetzt. Also das ist natürlich was echt traurig ist. Aber es ist natürlich auch so, dass man ja trotzdem in der Bundesliga spielt. Also nur weil jetzt Corona-bedingt es Geisterspiele gibt und weniger Zuschauer, ist ja nicht trotzdem so, dass man sich nicht mit den besten Mannschaften in Deutschland messen kann. Das fällt ja deshalb nicht weg. Natürlich wäre es schön, wenn wir nicht nur diese eine Saison hätten und dann direkt wieder runter müssten und dann irgendwie Aufstieg und in den aktuellen... Der Fahrstuhl, der berühmte. Ja, genau. Weiß man ja aber auch in den aktuellen Entwicklungen nicht, ob dann zur Ende Saison hin dann wieder mehr Zuschauer zugelassen würden und irgendwie so ein Aufstieg und ein Abstieg komplett ohne Zuschauer ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig schön für einen Verein. Und klar, man hat es am Wochenende gemerkt, ne? Also das Spiel gegen Bayern... seit 11 Jahren nicht in der Bundesliga gewesen und dann ist da halt kein einziger Zuschauer. Das ist, war schon irgendwie ein bisschen traurig, sich das anzugucken, weil, also ich meine, vom Ergebnis her hat, glaube ich, keiner wirklich mit was Überraschendem gerechnet, aber irgendwie ist es doch nochmal was anderes, wenn man dann im Stadion sein kann und zumindest so die ganze Atmosphäre mitnehmen kann. Also traurig ist man natürlich schon ein bisschen, ja. Apropos gerechnet, hast du denn überhaupt mit dem Aufstieg gerechnet vor der Saison? Also ich muss sagen, ich fand da auch, was die Mannschaft so gesagt hat, auch zur Sommerpause hin, ich dachte schon so, ja, also vielleicht eher Top 5, 6, so habe ich ungefähr von mir aus gesagt. Dann dachte ich nach den ersten beiden Spielen so, ja, okay, never mind. aber man hat von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft auf jeden Fall will und dass da auf jeden Fall mit Marcel Hartl jemandem dazugekommen ist, dass der im Mittelfeld da ja irgendwie Spielfreude reingebracht hatte, die man vorher nicht so wahnsinnig hatte. Und es dann natürlich trotzdem immer so, als man dann quasi Herbstmeister war und alle meinten, ja, aber die letzten drei Herbstmeister sind nicht aufgestiegen. Und man dachte so, ja, aber es ist ja doch irgendwie nochmal was anderes und es könnte ja jetzt wirklich passieren. Und man hat sich irgendwie immer so, also für mich war zum Beispiel das Spiel gegen Stuttgart in der Rückrunde, also das war ja auch das letzte Spiel mit einem ausverkauften Stadion quasi. Das war für mich so das Zeichen, okay, wir haben es auch verdient aufzusteigen, nach einem 1-0 in Stuttgart nochmal zurückzukommen und sowas. Also es waren immer so einzelne Momente, wo man dachte so, ja, okay, das geht und das schaffen wir und war dann ja auch verdient. Ich glaube, braucht man auch nicht weiter zu diskutieren, wenn man absolut, da mit 10 Punkten Vorsprung. Ja. Aufsteigt. Ist absolut okay. Jetzt hast du eine Bilanz nach 4 Spieltagen, ein Sieg, ein Unentschieden, 2 Niederlagen. Ja, davon einmal auch gegen die Bayern, logischerweise, wo man wenig holt, als Aufsteiger wahrscheinlich sowieso. Aber bist du zufrieden bislang? Kommt ja auch noch ein Pokal aus gegen Essen dazu. Das war, glaube ich, ein bisschen bitterer aus eurer Sicht, dass sowas da gleich zum Saisonauftakt passiert ist. Ja, also generell bin ich schon zufrieden. Ich glaube, 4 Punkte aus 4 Spielen ist jetzt für einen Aufsteiger keine wahnsinnig schlechte Bilanz. Natürlich vergleicht man sich immer so ein bisschen mit Stuttgart nebenbei, aber da muss man ja auch einfach mal sagen, dass geldtechnisch das 2 komplett unterschiedliche Kategorien nochmal sind. Und ich glaube, also mich stört natürlich die Niederlage gegen Bremen, weil die einfach komplett unnötig war. Aber ich glaube, mit einem Punkt gegen Frankfurt konnten wir hier alle leben. Der Sieg gegen Köln war halt ein dreckiger Sieg, so eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel. Ist dann als Aufsteiger nicht schlecht, dazu sagen, aber wir sind jetzt die Mannschaft, die 3 Punkte daraus mitnimmt. Und klar, gegen Bayern, also da bin ich froh, dass wir überhaupt ein Tor geschossen haben. Das ist jetzt auch nicht so was wahnsinnig, also passiert jetzt nicht so wahnsinnig häufig, wenn man da mal freundlich bei Schalke und Co. nachfragt, ist das schon nicht schlecht. Also klar, es gibt so Spiele, da erwartet man sowieso nichts, dann und bekommt vielleicht einfach was erfahrungstechnisch dazu. Unzufrieden bin ich nicht, sagen wir es so. Das ist ja mal schon mal eine schöne Voraussetzung, auch für den weiteren Saisonverlauf. Wenn man mal bei euch auf die Mannschaft guckt und wenn du mal den Hörern im Wölferadio, den VfL-Fans mal so ein bisschen näher bringst, wer sind denn bei euch so die Schlüsselspieler? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit Bielefeld vor diesem Spiel schon großartig beschäftigt hat, sagen wir es mal so. Also wo muss man da auch, sag ich mal, als Wolfsburg ein bisschen aufpassen, sagen wir es mal so? Ja, also fängt eigentlich direkt hinten an bei Stefan Ortega. Für mich schon in der 2. Liga damals einer der besten Torwärter gewesen, die Liga zu bieten hatte. Einfach weil der sehr viel Spielintelligenz besitzt. Also der kann sowohl den langen Ball irgendwie auf Klos und jetzt natürlich auch mit Cordova rausschlagen, sucht aber auch gerne den Weg hinten raus. Dann, die haben meistens so ein Rautensystem, das sieht man ja öfter mal auch in mehreren Ligen, dass im Prinzip die Innenverteidiger dann links und rechts neben dem Torwart positioniert sind und dann rausrücken. In so einem Dreieck, nicht in der Raute, aber in so einem Dreieck und dass der Sechser dann zurückzieht. Das beherrscht er schon ziemlich gut und hat auch gegen Bayern, glaube ich, ein-, zweimal seine Qualität gezeigt. Das ist auf jeden Fall so, wenn man hintenrum anfängt, einer der Schlüsselspieler. Dann muss man sagen, dass auch die Innenverteidigung um Amos Pieper, der noch relativ jung ist, der kam von Dortmunds 2. Mannschaft, relativ viel Spielintelligenz und einfach Erfahrung ausstrahlt, die er auf dem Papier aber eigentlich gar nicht hat. Also ist auch U21-Spieler und auch auf jeden Fall dafür verantwortlich, dass viel hinten raus zusammen mit in der neuen Saison jetzt Mike van der Hoorn echt ganz gut läuft. Die Außen sind immer so ein bisschen tricky, weil auch da bis jetzt schon viel gewechselt werden musste. aus Verletzungsgründen und Co. Also da kann ich mir noch kein abschließendes Bild zu leisten. Dann in der Mitte auf jeden Fall Marcel Hartl, den hatte ich ja eben schon mal angesprochen, der einfach unfassbar viel Laufleistung auf den Platz bringt und dadurch sich irgendwie jeden Ball holen kann. Und vorne jetzt mit Doan, der entweder Zehner oder so ein Achter spielen kann oder halt eben rechts außen, der ist super am Ball, bringt auch eine Torgefahr mit, Schnelligkeit, gute Taktik. Also das auf jeden Fall, ausgeliehen von der PSV Eindhoven, weil Bielefeld ja nur ablösefreie Transfers bzw. Laien für diese Saison vorgesehen hat, dass man sich nicht komplett verschuldet. Und dann vorne Klos, der einfach super Bälle festmachen kann, aber den kennen vielleicht die eine oder andere Wolfsburgerin noch aus dem Pokalspiel. Der ist ja jetzt nun auch schon in seinem 10. Jahr in Bielefeld, der einfach unfassbar gut in Kopfballduellen ist. Also ist, glaube ich, da unter den Top 3 oder 4 der Liga kopfballtechnisch, viel gut die Bälle vorne festmachen kann. Also das sind so Spieler, die auf jeden Fall immer sehr sichtbar auf dem Platz sind und die man dann vielleicht auch eher mal sieht auf dem Platz, würde ich sagen. Ja. Hat euer Trainer, was das Thema Spielphilosophie angeht, du hast jetzt das taktische System auch schon angesprochen, hat der irgendwas verändert nach dem Aufstieg, also von zweiter zur erster Liga, oder ist das Neuhaus-Fußball in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen darf? Ja, also er spielt am liebsten im 4-3-3. Oder ja, sagen wir mal ein 4-2-3-1 auch ab und zu. Aber das ist schon, also er spielt am liebsten mit einer Viererkette hinten. Das wurde jetzt gegen Bayern schon ein bisschen umgeändert, weil er gesagt hat, naja, also da ist eine Fünferkette wahrscheinlich schon eine etwas schlauere Idee, wo man die Außen dann eher ein bisschen nach vorne zieht. Also das versucht er schon zu spielen, weil da die Abläufe auch am klarsten sind. Also das ist was alle Spieler immer sehr betonen. Für Neuhaus ist es sehr wichtig, dass die Abläufe auf dem Platz immer klar sind und immer die gleichen sind. Also, dass da jeder Spieler weiß, in welcher Rolle er schlüpft, wenn er auf Position XY spielt, so nach dem Motto. Aber natürlich sagt er auch, wir sind hier in einer anderen Liga, wir müssen anders spielen. Wir werden nicht die gleiche Art von Ballbesitz haben, die wir in der zweiten Liga hatten. Natürlich muss ich da rotieren in irgendeiner Art und Weise. Hatte da, ich glaube, auch fünf, ich weiß es nicht mehr, was für Taktiken er sonst alle eingespielt hat, aber auf jeden Fall, wie gesagt, mit Fünferkette hinten. Was wir, glaube ich, nicht sehen werden, ist, dass er tatsächlich eine Dreierkette hinten spielt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auch nicht mit dem Kader, den wir haben. Aber das ist schon, also meistens sieht man von ihm tatsächlich ein 4-3-3. Das natürlich immer mal variieren kann gegen den Ball und mit dem Ball. Aber das ist so das Grundschema, würde ich jetzt sagen, ja. Gibt es ein besonderes Saisonziel bei euch? Ich meine, jetzt Klassenhalt als Aufsteiger ist klar, aber ist sowas wie, wir wollen besser abschneiden als Paderborn oder so? Und wie wichtig war auch, dass die runtergegangen sind? Weil das wäre ja auch nochmal, also für die Region nochmal auch so mal ein Ding gewesen, wenn man die gegen die hätte antreten müssen im Oberhaus. Ja, also man muss jetzt dazu sagen, dass diese Rivalität zu Paderborn sehr künstlich gemacht wird und eher mediengemacht ist. Also das interessiert einen in dem Sinne. Also klar sind die im Oberhaus erste, zweite Liga vertretenen ostwestfälischen Mannschaften. Aber da ist jetzt nicht so eine Derby-Mentalität. Also das ist schon nochmal was anderes. Und ich bin immer kein Fan davon zu sagen, ja, wir wollen besser sein als die Mannschaft letztes Jahr, die auch aus der Region kommt, wo sowieso alle immer Paderborn mit Bielefeld miteinander vergleichen, was ich auch tatsächlich ziemlich falsch finde, weil man die Spielsysteme gar nicht miteinander vergleichen kann. Und klar, also ich meine, besser als Paderborn abzuschneiden heißt im Zweifel Platz 17 oder höher. Klar wäre das wünschenswert, aber nicht, weil es Paderborn ist, sondern dass man einfach besser abschneiden möchte als mindestens eine, beziehungsweise im Falle vom Klassenhalt natürlich mindestens zwei Mannschaften. Es ist jetzt aber nicht, dass hier verglichen wird mit irgendwelchen Vereinen, auch einfach, weil es situationsmäßig überhaupt nicht miteinander vergleichbar ist. Kommen wir nochmal zu dir persönlich. Bei dem einen oder anderen klingelt vielleicht, wenn man hört Eva Lotta Bohle, dann klingelt vielleicht was. Du hast einen sehr bemerkenswerten Auftritt gehabt in der Sportschau vor kurzem. Da ging es um das Thema Sexismus im Stadion, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie kam es dazu und was gab es da auch für Resonanz danach? Ja, also angefangen hatte das, ich komme zwar aus Bielefeld, studiere aber in Hannover und eine Freundin von mir ist Hamburg-Fan und hatte mich gefragt, ob wir beim Spiel Hannover gegen Hamburg zusammen ins Stadion gehen wollten. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ne? Ist ja eigentlich ganz cool. Und irgendwie ist ja leider das meistens so, wenn so von außen das Spiel auch schon relativ attraktiv einfach von Zuschauerzahlen wirkt, dass da leider auch die Idiotendichte immer relativ groß ist. Und wie gesagt, ich gehe irgendwie seit 10 Jahren ins Stadion oder so, seit 5 Jahren tatsächlich dann auch auf den Stehplatz regelmäßig. Und also die Art und Weise, wie ich da an dem Tag behandelt wurde, halt leider vor allem von Hamburg-Fans, vor allem von männlichen Hamburg-Fans irgendwie logischerweise, war schon heftig und hat mich auch irgendwie ein bisschen schockiert. Also irgendwie, ich hatte es ja so ein bisschen berichtet, also irgendwie, dass ich ständig angefasst wurde, mir an den Haaren gezogen wurde. Halt die üblichen Sprüche, die man ja auch irgendwie im Alltag als Catcalling bezeichnet. Das halt wirklich sehr, sehr viel und sehr krass für mich auch irgendwie, das nochmal in dem Rahmen zu erleben. Und wo ich dann auch selber danach mal reflektiert habe, wie oft mir sowas eigentlich schon mal passiert ist und dann auch mal geguckt habe, man tendiert ja als Fan immer dazu, im eigenen Stadion vielleicht doch mal auf dem einen Auge ein bisschen blind zu sein, wenn man sich das nicht eingestehen will, dass auch im eigenen Wohnzimmer so nach dem Motto sowas passiert. Habe da halt auch darüber nachgedacht, dass mir das aber auch hier vor allem eindeutig ein- oder zweimal doch schon passiert ist, dass mich das auch beeinflusst hat. Ja, und von der Resonanz her, also muss ich sagen, privat, also Leute, die mich direkt angeschrieben haben, nur positiv, nur Unterstützung. Aber natürlich gibt es halt leider gerade auf Facebook und Co. Leute, die dann irgendwie drunter schreiben, ja, soll sie halt zum Ballett gehen, wenn sie mit solchen Emotionen nicht klarkommt oder zum Frauenfußball oder sie soll sich mal nicht so anstellen oder, na, also immer dieses Bewertende von außen, was ich sowieso immer ein bisschen schwierig finde, aber ja, genau. Aber da muss ich dann auch sagen, damit habe ich eh gerechnet. Ich hatte eher ein bisschen Angst, dass ich Direktnachrichten bekomme, die ich nicht so wirklich ignorieren kann. Aber da war tatsächlich glücklicherweise alles positiv. Okay, weil das natürlich ein schwieriges Thema ist insgesamt, beziehungsweise nicht von der Haltung her, weil, liebe männliche Kollegen im Blog, lasst eure Flossen gefälligst bei euch und behandelt jeden, der da steht, auch mit Respekt. Egal, ob das jetzt männlich oder weiblich ist, das finde ich, gehört eigentlich mit dazu zu einem Stadionbesuch, weil wir sind alle Fans und wir wollen auch alle unsere Mannschaft gewinnen sehen, was das angeht. Und ja, das finde ich da auch sehr mutig von dir und cool, dass du da auch mal gesagt hast, nee, so läuft das eben nicht da im Blog, egal wo ist. Ich würde auch sagen, das hat jetzt nichts mit zu tun, welche Vereinsfarbe da auf den Tribünen vorherrscht. Nö, also ich glaube halt, wie gesagt, dadurch, dass ich selber fantechnisch nicht in dem Spiel involviert war, hat man einen ganz anderen Zugang alleine schon zum Spiel. Also das Adrenalin war jetzt nicht so da, was natürlich schon immer eine große Rolle spielt. Und deshalb war ich natürlich an sich so ein bisschen unbeteiligt da und dann fällt einem oder fällt mir sowas dann auch nochmal eher auf. Fand ich halt, wie gesagt, also ich habe danach auch gesagt, echt gut, dass das kein Abendspiel war, weil man weiß ja so dunkelheitstechnisch, wenn man dann die Gesichter auch nicht sieht oder irgendwie dann sich die ja, vermeintlichen Täter da auch irgendwie nochmal sicherer fühlen. Und ja, also ich finde es gut, dass es auch von Medien immer mehr aufgegriffen wird. Da von der Sportschau, von der Deutschen Welle, Deutschlandfunk und Co., die machen ja sehr viel Studien auch dazu, auch über das Ganze mit Hilfe des Netzwerk FIN. Da läuft ja auch ziemlich viel gut zusammen, dass da schon geguckt wird, dass man das irgendwie also erstmal in die Köpfe bekommt, also dass das ein Problem in Stadien ist, dass man auch irgendwie dem man im Gegenwerk wirken muss. Und dass das dann auch einfach in höheren Etagen ankommt, als irgendwie nur, dass ich das auf Twitter schreibe und dann sagen mir 3 Leute, oh ja, richtig blöd, dass dir das passiert ist. Aber es leider halt dann immer noch weiter passiert. Vielleicht nicht mir, aber genug anderen Zuschauer und ZuschauerInnen in Stadien, ja. Ja, wichtig, da immer auch wieder darauf hinzuweisen, sollte so etwas im Wolfsburger Stadion passieren oder passiert sein, da sind dann die Fanbeauftragten des VfL die Ansprechpartner. Also wie gesagt, da auch dann keine Scheu haben. Eva Lotta hat es ja auch in Anführungsstrichen vorgemacht, dass man da am besten dann auch nicht schweigt. Kommen wir noch einmal zum Sportlichen und zwar zu deinen Erwartungen ans Spiel am Sonntag. VfL Wolfsburg gegen Arminia Bielefeld. Ja, ganz schwierig. Ich habe mir schon die letzten Tage Gedanken gemacht, nicht einfach einzuschätzen, weil ich auch immer gestehen muss, als neutraler Fan von außen weiß ich immer nicht so ganz, was ich mit Wolfsburg anfangen soll, spieltechnisch. Also soll gar nicht negativ gemeint sein, aber weil die für mich immer einen hohen Überraschungsfaktor in der Saison haben, ich das immer nicht einschätzen kann, jetzt irgendwie 3 Unentschieden zu beginnen, heißt halt auch irgendwie nichts. Ist ja natürlich auch immer gegnerabhängig. 4 sind sogar. Ja, wir sind dann mit. Ja, ich bin richtig gut. Zählen gar nicht. Nein, aber das ist, finde ich, dann immer noch schwieriger zu bewerten, weil man irgendwie nicht weiß, okay, gegen welche Mannschaft gab es irgendwie die Schwächen und die Stärken, dass man 3 oder gar keine Punkte mitgenommen hat. Also ich finde Unentschieden tatsächlich immer am gemeinsten irgendwie vor einer Spielbereitung zu bewerten. Dann ist es natürlich auch so, dass ich jetzt nicht irgendwie von den letzten Jahren erzählen kann, wie es da so lief, weil das letzte Spiel, habe ich ja eben schon mal gesagt, an das ich mich erinnern kann, war das Pokalspiel, was man ja aber auch nicht wirklich vergleichen kann, weil Drittligist und Erstligist, und ich erinnere mich, dass bei Wolfsburg noch so Personen wie Kevin De Bruyne gespielt haben. Da erinnern wir uns auch gerne dran, ja. Ja, nee, 5 Jahre ist es, glaube ich, so ja, inzwischen korrekt. Her. Das ist dann so, kann man halt einfach nicht vergleichen, und das fehlt natürlich ein bisschen. Ne? Also klar, ich glaube, bei Arminia, trotz 4-1 Niederlage, gehen die schon ein bisschen optimistisch in das Spiel, weil man sich, glaube ich, nicht verstecken muss, gerade wegen der Leistung in der zweiten Hälfte. Es kehren einige Spieler jetzt auch von Länderspielreise zurück, die Samstag einfach noch nicht einsatzfähig waren. Aber ich kann es halt wirklich, also. Aber stellt ihr euch hinten rein? Stellt ihr euch hinten rein, oder versucht da tatsächlich auch was offensiv zu holen? Nö, also hinten reinstellen kann ich mir nicht vorstellen. Also ich würde einfach von der Spielphilosophie so ein bisschen Richtung Frankfurt-Spiel gehen. Einfach von der Qualität her kann man, also weil Bremen und Köln würde ich halt eindeutig weiter unten einfach einordnen von der Spielqualität und der Klasse, die auch individuell sich in dem Kader befindet. Deshalb, und da gegen Frankfurt sah man halt die ersten 15 Minuten nicht gut aus, aber hinten reinstellen, das ist halt auch absolut nicht neu aus Philosophie, und das war gegen Bayern auch schon nicht die Philosophie, da nur zu gucken, ja, was machen die denn? Klar, Ballbesitz wird wahrscheinlich ein bisschen pro Wolfsburg liegen, das ist klar, aber hinten reinstellen sehe ich Arminia da nicht, weil es ehrlich gesagt auch ein bisschen dumm wäre. Hast du einen Tipp? Nee. Muss ja nicht. Also wenn, ich würde, keine Ahnung, also ich hoffe, ich sage jetzt einfach mal hoffe, auf ein 2-1 für Arminia. Ja, dann doch so optimistisch, was die Auswärtsleistung angeht. Auswärtssieg tippt Eva Lotter-Bohle. Wir werden es sehen am Sonntag. Ich hatte mit ihr gesprochen über das Spiel von Arminia Bielefeld zu Gast beim VfL Wolfsburg. Sie ist Podcasterin, macht unter anderem den 2. Bundesliga-Podcast und, wie wir auch gehört haben, großer Fan von Arminia. Und ich danke dir für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Unterhalten sich 2 Eintracht Braunschweig-Fans, sagt der eine: Ah, stell dir vor, ich habe gestern gleich 4 Hufeisen gefunden, sagt der andere: Unglaublich, das hat unter Garantie was zu bedeuten, sagt der erste wieder: Na klar, irgendwo rennt jetzt ein Pferd barfuß rum. Faninfos. Sonntag geht's gegen Bielefeld, 15:30 Uhr, und da gibt's noch Tickets. Wer also noch hin möchte und sich da auch nicht abschrecken lässt von den ganzen Corona-Geschichten drumherum, der ist herzlich eingeladen. Hinweis, falls man sich da nicht wundert, also wenn man das Ganze schon, ich sag mal, im Vorverkauf gekauft hat, das kommt normalerweise per Mail zum Ausdrucken. Das passiert aber normalerweise sonst so 60 Stunden vom Anpfiff, aber diesmal halt voraussichtlich Freitagnachmittag erst. Also da muss man ein bisschen drauf achten, dass man da nicht denkt, oh, wo bleibt denn meine Karte? Aber grundsätzlich liegt es dann natürlich auch daran, dass da relativ kurzfristig auch über die Kapazitäten entschieden wird. Ja, und dann gab es noch 2 Comebacks, zumindest im Training. Marin Pongracic mit pfeiferschem Drüsenfieber, ja, naja, gesegnet will ich jetzt nicht sagen, aber das ist schon eine heftige Nummer, wer das schon mal gehabt hat. Der konnte wieder trainieren, das ist schon mal eine tolle Nachricht. Auch Kevin Mbabu nach seiner Kniegeschichte, glaube ich, der durfte auch mal wieder auf dem Platz. Insofern hoffen wir mal, dass dann tatsächlich ja, beide demnächst wieder auch im Punktspiel und in der Bundesliga für den VfL auflaufen können. Ob schon am Sonntag in Bielefeld, das glaube ich eher nicht, aber in Bielefeld gegen Bielefeld, aber wer auf alle Fälle mit dabei sein wird, das ist der liebe Jan. Der wird nämlich für Wölfe Radio Arena Live kommentieren und hat einen Gast mit dabei. Ein Debüt auch bei Wölfe Radio Arena Live. Damit machen wir die Woche der Debüts im Wölfe Radio rund. Nämlich Lena Gößling hat zugesagt, wird mit uns das Spiel kommentieren, mit Jan, um genau zu sein. Und ihr Debüt feiern bei Wölfe Radio Arena Live, war ja schon mal auch hier in der Sendung zu Gast, aber dann live ein Bundesligaspiel zu kommentieren von den männlichen Kollegen, das wird sicherlich eine feine Sache, da freuen wir uns sehr, dass das geklappt hat. Der VfL Podcast. Und damit schließen wir die pickepackevolle Sendung des Wölfe Radio für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gilt, melden, melden, melden, schreiben, schreiben, schreiben über den Wolfsblog oder auch über die, ja, sozialen Netzwerke. Da sind wir auch entsprechend erreichbar. Ja, insofern hoffe ich darauf, dass es dann jetzt endlich auch den, ja, ersten Dreier geben wird in dieser Saison. Jetzt mal ganz ehrlich, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ein Sieg zu Hause gegen den Aufsteiger, wenn man wieder nach Europa will, ist Pflicht. Insofern hoffe ich auch, dass die Mannschaft das verinnerlicht und dann auch wieder gemeinsam zusammen jubelt. Das wäre ja auch ganz schön. Dann haben wir auch diese Diskussion dann wieder vom Tisch, die wir uns dann auch ja nicht gönnen brauchen am Ende des Tages. Und dann hoffe ich darauf, dass wir natürlich dann hier auch ja erfolgreich nächste Woche im Wölferadio wieder vermelden können, wie der VfL gespielt hat. Das soll soweit gewesen sein. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall. Nur der VfL.